1 Live. Noob und Nerd. Das total verrückte Ferienabenteuer. Globetrotter, Roffelkopter. Dennis. Wanderweg. Boah, warum haben wir uns von unserem Vermieter bloß zum Wandern überreden lassen? Tag, ihr Wanderhoden. Tag, Herr Braunschweig. Auf geht's. Am besten wandert er sich mit dem alten Volkslied. Das Wandern ist des Callcenter-Controllers Lust. Das Wandern ist des Callcenter-Controllers. Boah, ich komme nicht hinterher. Ich auch nicht. Vielleicht sollten wir auch mal loslaufen. Haben wir denn Proviant? Klar, eine Flasche Mountain Dew und ein Fritt. Die ideale Wanderverpflegung. Oh, da kommt unser Metal-Nachbar Jörg. Hallöchen, Nachbarn. Gibt's hier einen sehr kurzen Wanderweg? Sehr zu empfehlen ist der schlecht ausgezeichnete Bluthustensteig. Der führt den Brennnesselpfad entlang an der Zeckenhölle vorbei bis zum alten Gasthaus, das immer geschlossen hat. Oh, jetzt fängt's auch noch an zu regnen. Absolut true. Tschüssi. Oh, mein Handy. Hola, Jungs. Hi, Sie. Ich bin so stolz darauf, dass ihr wandert. Ich warte hier auf euch. Kennst du dich aus mit Blasen? Bitte? Ich habe eine Blase am Fuß. Ach so. Nee, dann nicht. Schade. Wandern sucks. Lass uns ein Taxi nach Hause nehmen. Hier gibt's kein Taxi. Dann warten wir, bis Wanderwoman kommt und uns nach Hause fliegt. Geil, Wanderwoman. Yeah. Noob und Nerd. Auch im Netz. 1live.de.